Ein so unerklärlicher und drückender Zustand ließ sie die Heimreise beschleunigen. Obwohl telegrafisch angemeldet, erwartete sie niemand am Bahnhof. Auch zu Hause trafen sie alles unvorbereitet. Der alte Mann hätte zerstreut, wie die Dienstleute versicherten, die Depesche auf dem Tisch liegen gelassen und sei ohne Weisung weggegangen. Abends, sie saßen schon beim Essen, hörten sie endlich die Haustüre. Sie sprangen auf und ihm entgegen. Er starrte sie überrascht, offenbar hatte er die Depesche vergessen, doch ohne den Ausdruck besonderen Gefühls an, duldete gleichmütig die Umarmung der Tochter, ließ sich in das Speisezimmer führen und erzählen. Aber er stellte keine Fragen, sog stumm an seiner Zigarre, antwortete manchmal karg, manchmal überhörte er die Frage und Ansprache. Es war, als ob er mit offenen Augen schliefe. Dann hob er sich schwer auf und ging in sein Zimmer. Und so blieb es in den nächsten Tagen. Vergeblich versuchte die beunruhigte Frau eine Aussprache. Je aufgeregter sie in ihn drang, desto drückerischer wich er aus. Irgendetwas in ihm war versperrt, war unzugänglich geworden, ein Zugang vermauert. Noch speiste er mit ihnen bei Tisch, saß, wenn Gesellschaft war, eine Zeit lang schweigend und in sich vergraben dabei. Aber er nahm an nichts mehr Anteil. Und wenn die Gäste mitten im Gespräch zufällig in seine Augen sahen, hatten sie ein peinliches Gefühl, denn da starrte ein toter Blick ganz seicht und stumpf über sie hinaus. Auch dem Fremdesten fiel bald die zunehmende Sonderbarkeit des alten Mannes auf. Schon begannen die Bekannten heimlich sich anzustoßen, begegneten sie ihm auf der Straße. Da schlich der alte Mann, einer der reichsten der Stadt, wie ein Bettler die Mauer entlang, den Hut schief und zerdrückt, den Rock mit Zigarrenasche bestäubt, bei jedem Schritt sonderbar schwankend und meist halblaut zu sich selber murmelnd. Grüßte man ihn, so hob er erschreckten Blick, redete man ihn an, so starrte er leer dem Sprechenden entgegen und vergaß, ihm die Hand zu reichen. Zuerst meinten manche, der alte Mann sei taub und wiederholten lauter die Worte, aber dies war es nicht, sondern er brauchte immer Zeit, sich selbst aus einem innern Schlaf zu holen, und mitten im Gespräch noch fiel er in seine sonderbare Verlorenheit wieder zurück. Dann loschen mit einem Male die Augen aus, er brach hastig ab und stolperte weiter, ohne die Überraschung des anderen zu bemerken. Immer schien er aus einem dumpfen Traum, aus einem verwölkten, mit sich selbst beschäftigt sein, emporgestört. Die Menschen, man sah es, lebten nicht mehr für ihn. Er fragte nach niemandem, merkte im eigenen Hause nicht die dumpfe Verzweiflung der Frau, die ratlose Frage der Tochter. Er las keine Zeitung, hörte in kein Gespräch, kein Wort, keine Frage durchdrang die trübe, verhangene Gleichgültigkeit seines Wesens auch nur für einen Augenblick. Selbst seine eigenste Welt wurde ihm fremd, sein Geschäft. Manchmal saß er noch stumpf im Kontor, Briefe zu unterschreiben. Aber wenn der Sekretär nach einer Stunde kam, die signierten Blätter zu holen, fand er den alten Mann genauso, wie er ihn verlassen, mit dem gleichen leeren Blick die ungelesenen Briefe überträumend. Schließlich merkte er selbst seine Überflüssigkeit und blieb völlig weg.